Wissenschaft im Brennpunkt. Wir kommen jetzt zum Hauptkomplex. Da wird der Moonraker hergestellt. Ja, richtig. Werkstätten, Büros, Hangars, Entwurfsabteilung, Labors, Testzentren, alles. Sehr imponierend. Der Mond ist als Ziel der Raumfahrt per se eigentlich von Interesse. Man kann ihn jeden Abend sehen. Es ist der nächste Himmelskörper, der zu erreichen ist. Nach den Apollo-Missionen, da dachte man so, jetzt ist alles erforscht, jetzt wissen wir, wie alles ist. Heute rückblickend wissen wir eigentlich, wie wenig wir wissen. Es ist extrem kalt, Sie können überhaupt nichts sehen. Sie haben sehr steile Kraterhänge, Sie müssen das völlig autonom machen, Sie haben keine Funkverbindung zur Erde. Die Amerikaner werden sicherlich zuerst bemannt landen, aber auch sich überlegen müssen, inwieweit wir auch an der bemannten Raumfahrt zukünftig teilhaben werden. Lächelnde Luna. Der zweite Wettlauf zum Mond. Von Guido Meyer. Wir schreiben das Jahr 1979, als Shirley Bassey ihren Moonraker-Song singt. Es ist das Thema zum gleichnamigen James-Bond-Film, in dem der Bösewicht Space Shuttles entführen lässt und sie zu einer geheimen Raumstation schickt, nicht etwa zum Mond. Die ausgehenden 70er Jahre bieten Platz für Science-Fiction dieser Art. Das Apollo-Mondprogramm der Amerikaner ist zu Ende, die neuen Raumfähren werden gerade gebaut und getestet. Ihr Ziel ist der erdnahe Orbit. Der Mond hat seinen Zauber für die Wissenschaft wie für die Medien verloren. Es ist bemerkenswert, dass wir seit 3 Jahrzehnten nicht mehr auf dem Mond waren. Hätte man damals vorhergesagt, dass es mehr als 30 Jahre dauern würde, bis wieder Menschen dorthin fliegen, hätten wir das alle für lächerlich gehalten und gedacht, dass in diesem Zeitraum Astronauten schon längst auf dem Mars gelandet sein würden. Sally Ride war Amerikas erste Astronautin im All. 1983 ist sie mit der Raumfähre Challenger in den Weltraum geflogen. Die Space Shuttles hatten Anfang der 80er Jahre das Mondprogramm der Apollo-Jahre abgelöst. Nun tritt, umgekehrt, wieder ein Mondprogramm an die Stelle der Shuttleflotte. Das Columbia-Unglück vom Februar 2003 war Anlass, auf höchste Ebene umzudenken. Im Januar 2004 gab US-Präsident George W. Bush der NASA den Mond als neues Ziel vor. Obwohl der eigentlich ein altes Ziel war, wirkte die Kursänderung für viele Beobachter wie ein Befreiungsschlag. Nach 3 Jahrzehnten des ständigen Kreisens um den eigenen Planeten hatte die Raumfahrtbehörde eine neue Vision. Ihre Umsetzung sollte die NASA gleichzeitig aus der Lähmung durch das Columbia-Unglück lösen und von den vermeintlichen Fesseln zwischenstaatlicher Kooperation bei der Internationalen Raumstation befreien. Earth's goal is to return to the moon as the launching point for missions beyond. Unser Ziel ist die Rückkehr zum Mond als Startplatz für Missionen, die weiter in den Weltraum vordringen. Mit dem Crew Exploration Vehicle können ab 2015 Menschen zum Mond fliegen und vor Ort dauerhaft leben und arbeiten. George W. Bush positionierte die USA mit dieser Rede an der Spitze einer Bewegung, die von Asien ausging und die Amerikas Raumfahrt ansonsten fast unbemerkt überholt hätte. China, Indien und Japan entwickeln bereits seit Ende der 90er Jahre eigene Sonden, die in den kommenden Jahren zum von Amerika lange vernachlässigten Mond fliegen sollen. Für Raumfahrtneulinge ist ein Flug zum Erdtrabanten eine Art Gesellenstück, mit dem sich das jeweilige Land im All beweisen kann. Eine solche Mission ist ehrgeiziger, als lediglich den Heimatplaneten zu umkreisen. Gleichzeitig ist sie jedoch nicht zu anspruchsvoll. Der Mond ist nah und ohne große flugtechnische Kunststücke zu erreichen. Somit liegt der Flug zum Erdbegleiter auch für Europas aufstrebende Raumfahrt nahe. Von der Industrie her weiß ich, dass wir bereits seit 6 oder 7 Jahren an dem Thema Mond arbeiten und auch mit Forschern in sehr intensivem Gedankenaustausch sind und das Thema von der Bedarfsseite her bearbeitet haben. Also unabhängig von der Äußerung von Herrn Bush wäre eine Initiative aus Europa initiiert worden. Hartmut Müller von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Während in den USA die Rückbesinnung auf den Mond also von oben verordnet wurde, ist dieser Trend in der alten Welt sozusagen natürlich gewachsen und wissenschaftlich begründet. Amerika bemüht sich derzeit hauptsächlich um die Entwicklung neuer Raketen und Schwerlastträger, ohne genau zu wissen, was es damit zum Mond schießen will. Europa umgekehrt hat zwar kein Beförderungsmittel, aber viele Ideen. Was wir festgestellt haben, ist, dass eine zunehmende Anzahl von Wissenschaftlern wirklich Interesse an Forschung auf dem Mond hat, weil der Mond einmalige Forschungsbedingungen bietet, die wir sonst nicht im Weltraum und auch nicht auf der Erde wiederfinden. In der Tat ließe sich der Mond als außerirdisches Labor zum Beispiel für astronomische Projekte nutzen, um also ungestört von irdischen Funksignalen den Sternenhimmel zu beobachten. Astrobiologen wollen auf dem Mond Experimente durchführen, bei denen sie Erfahrungen für interplanetare Langzeitflüge sammeln. Der Mond könnte somit ein Testfeld werden für eine bemannte Mission zum Mars. Es heißt, Hugo Drake sei besessen davon, den Weltraum zu erobern. Jetzt glaube ich langsam. Der Aufbau der internationalen Raumstation nähert sich seinem Ende. Der Weltwirtschaft geht es gut, die Sterne stehen günstig für einen neuerlichen Run auf den Mond. Offenbar ist diese Aussicht so verführerisch, dass die Deutschen einem ihrer Mondprojekte den Namen der geheimnisvoll lächelnden Mona Lisa gaben. Rolf Janowski, Direktor der Explorationsabteilung für Mond und Mars beim Raumfahrtunternehmen OHB System in Bremen. Wir stehen hier vor der Sonde aus dem Mona Lisa-Programm. Diese Sonde repräsentiert ein Element unseres Programms zum Mond und Mona Lisa. Wir haben diesen Namen gewählt, weil jeder damit das schöne Gemälde verbindet, diese hübsche Frau, die so vielsagend lächelt und ihr Geheimnis aber auch noch nicht preisgeben will. Und so haben wir ein technisches Objekt mit einem sehr schönen Gemälde verbunden. Wir kommen jetzt zum Hauptkomplex. Da wird der Moonraker hergestellt. Ja, richtig. Werkstätten, Büros, Hangars, Entwurfsabteilung, Labors, Testzentren, alles. Sehr imponierend. Auch die europäischen Mondpläne gleichen derzeit noch einer großen Baustelle, verteilt auf diverse Werkstätten, Büros, Hangars, Entwurfsabteilungen, Labors und Testzentren, überall auf dem Kontinent. Mona Lisa zum Beispiel steht in Bremen. Wir sehen hier eine große Struktur mit 4 Landebeinen, einem großen zentralen Triebwerk, vielen Tanks und Solargeneratoren und einigen Ausrüstungsgegenständen. Dieses Fahrzeug ist dazu konzipiert, um Nutzlasten von der Erde zum Mond auf die Mondoberfläche zu transportieren und dort zu betreiben. Fürs Auge gibt Mona Lisa nicht viel her. Die Sonde macht ihrer Namensgeberin optisch keine Ehre, sieht unspektakulär aus und ist wesentlich kleiner als der Eagle, mit dem die Amerikaner zu Apollo-Zeiten bemannt auf dem Mond gelandet sind. Mona Lisa ist nur eine Trägerstruktur, ein Beförderungsmittel, das für jede Mission mit einer wissenschaftlichen Nutzlast bestückt werden muss. Wir haben dieses Fahrzeug so konzipiert, dass die Missionsdauer bis zu 6 Wochen betragen kann. Und in dieser Zeit stellt dieses Fahrzeug alle Ressourcen zur Verfügung, die die Nutzer benötigt. Das heißt, eine Thermalkontrolle, Energieversorgung, Kommunikation, Datenauswertung, all diese Infrastruktur wird von dem Landefahrzeug für die Nutzlast zur Verfügung gestellt. Wir haben dieses Fahrzeug für eine Nutzlastmasse von 100 Kilogramm konzipiert. Eine dieser Nutzlasten könnte zum Beispiel ein AstroHab sein. Beim AstroHab handelt es sich um ein kleines, autonomes Forschungslabor in Form einer Palette, die auf die Trägerstruktur Mona Lisa aufgesetzt wird. Es kann bestückt werden mit Experimenten aus den Lebenswissenschaften, der Geologie und der Astrobiologie. Nachdem sich die 4 Solarpaneele der Muttersonde auf dem Mond entfaltet haben, packt sich das AstroHab selbst aus. Mona Lisa beginnt zu lächeln. Matthias Dünne aus dem Bereich Raumfahrt und Umwelttechnik beim Weltraumkonzern OHB System beschreibt die mögliche astrobiologische Variante dieses Labors. Das AstroHab ermöglicht den Einfluss der veränderten Bedingungen, den wir im Weltraum haben, das heißt veränderte Strahlung, nicht vorhandene Schwerkraft, für eine längere Zeit zu untersuchen. Das hat einerseits Nutzen für Prozesse auf der Erde im Zusammenhang mit Medizin, unter anderem das Vestibularsystem, also Schwerkraftsystem des Menschen. Und weiterhin werden wir mit diesen Erkenntnissen dann es ermöglichen, zum Mars zu reisen, weil wir auf diesen langen Marsreisen eben entsprechende biologische Einheiten brauchen, die das Leben eines Menschen dort überhaupt erst ermöglichen. Das AstroHab ist eine Blackbox, die Wissenschaftlern verschiedene Ergebnisse liefern kann. Diese können abstrakte Messdaten sein, aber auch auf dem Mond hergestellte Produkte wie Nahrungsmittel oder Sauerstoff. Das AstroHeb könnte auch Recycle-Verfahren auf dem Mond demonstrieren, indem es die Entfernung von Schadstoffen aus dem Wasser durchspielt oder andere Prozesse und Kreisläufe, die für langfristige Aufenthalte von Astronauten im All nötig sind. Astrobiologen sprechen von der Erforschung und vom Betrieb geschlossener ökologischer Lebenserhaltungssysteme. Eine der möglichen Fragen dabei ist, ob Pflanzen auf dem Mond Photosynthese genauso effizient durchführen wie auf der Erde. Denkbar sind sozusagen verschiedene Einflüsse auf biologische Komponenten. Es gibt Eigenreaktoren zur Sauerstoffproduktion. Da ist es generell erstmal denkbar, dass bei verschnellerter Schwerkraft, veränderten Strahlenbedingungen diese Algen weitaus weniger produktiv sind. Mona Lisa und ihr AstroHeb könnten im nächsten Jahrzehnt Wirklichkeit werden. Entweder als nationale Mission, gefördert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, oder im Rahmen der Explorationspläne von Europas Weltraumagentur ESA. Eine Mondlandemission wie Mona Lisa ist aus Sicht des DLR allerdings schon Schritt 2 der Monderkundung. Schritt 1 wären Messungen und Beobachtungen von einer Mondumlaufbahn aus. Daher liebäugelt das DLR für eine rein deutsche Mondmission eher mit der Idee des Lunar Exploration Orbiters. LEO wird vom Raumfahrtkonzern EADS vorgeschlagen und hat derzeit die größeren Chancen auf Realisierung, trotz des verführerischen Lächelns des Konkurrenzkonzeptes Mona Lisa von OHB. Wir fokussieren von der Raumfahrtagentur aus auf den Lunar Explorations Orbiter. Also kein Landegerät, ein Orbiter, der 4 Jahre lang in 50 Kilometer Höhe oder fast schon, muss man sagen, Tiefe fliegt. Also wirklich nah an der Mondoberfläche dran. Und nach meiner Einschätzung wird es zunächst natürlich einen Orbiter geben und dann wird man natürlich auch landen. Friedhelm Claßen, zuständig für bemannte Raumfahrt, ISS und Exploration am Bonner Sitz des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Zwar würden sich beide Projekte durchaus sinnvoll ergänzen, eine Sonde und ein Lander. Sie konkurrieren jedoch um dieselben Fördergelder aus dem Bundesministerium für Wirtschaft. Walter Döllinger, beim DLR Direktor für bemannte Raumfahrtprogramme, plädiert zunächst einmal für die Sonde. Wir wollen eine Mondmission mit einer Sonde fliegen, mit hervorragenden Instrumenten, was uns vorschwebt vom Mond. Sozusagen wäre eine vergleichbare Aufnahme wie bei dieser Mars-Express-Kamera, die wir ja jetzt geflogen haben, um den Mars herum mit fantastischen 3D-Bildern in Farbe, Topografie pur mit einer hohen Auflösung. Das Gleiche möchten wir den Mond machen, die gesamte Mondoberfläche mit dieser Kamera kartieren. Dann können Sie quasi wie im Hubschrauber virtuell über den Mond fliegen, alle Krater beobachten und auch spätere Landeplätze vorbereiten, wo man dann später wirklich eine Mondbasis gegebenenfalls errichten will. Naturgemäß haben es große Raumfahrtkonzerne leichter, wenn sie Projekte vorschlagen. EADS oder OHB haben mehrfach bewiesen, dass sie in der Lage sind, international wettbewerbsfähige Raumsonden zu bauen. Sie verfügen über das Know-how und die Manpower in ihren europaweit verteilten Niederlassungen. Aber auch aus wissenschaftlichen Einrichtungen kommen Modelle für Mondmissionen. So schlägt die Universität Stuttgart die Luna Mission BW1 vor. BW steht für Baden-Württemberg und 1, weil es die erste Mission aus dem Schwabenland Richtung Mond werden soll. René Laufer, Diplom-Ingenieur am Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart, ist Projektleiter von BW1. Wir wollen als erste Universität auch einen universitären Kleinsatelliten mal jenseits des Erdorbits fliegen, zum Mond. Und das ist ein kleiner Satellit, der den Mond umkreisen soll, Fernerkundung betreiben soll, also die Mondoberfläche erforschen soll, Fotos machen soll, mit anderen Instrumenten sich das anschauen soll, bevor er dann am Ende der Mission auf die Oberfläche runterfällt. BW1 ist ein würfelförmiger Satellit mit etwa 1 Meter Kantenlänge. Mit seiner Hilfe sollen erstmals zeitgleiche Beobachtungen der Mondoberfläche aus der Umlaufbahn und von Amateurastronomen auf der Erde möglich sein. Wie für die Pläne aus der Industrie auch, gilt jedoch, die Finanzierung ist keinesfalls gesichert, die Durchführung somit ungewiss. Wir hoffen, dass wir gegen Ende der Dekade dann diese Mission zum Mond starten können. Mit elektrischen Antriebssystemen dauert es dann eine Weile, vielleicht so 1,5 bis 2 Jahre, sodass wir also gegen Ende der Dekade, Anfang der nächsten Dekade dann am Mond sein wollen. Ein anderes Modell aus Baden-Württemberg wartet ebenfalls auf eine Fluggelegenheit zu einem anderen Himmelskörper unseres Sonnensystems, egal zu welchem. Mars, Venus, Merkur oder Mond. Der Rover NanoCod ist universell einsetzbar. Sabine Klinkner, zuständig für robotische Systeme beim Raumfahrtunternehmen von Hörner und Sulger im baden-württembergischen Schwetzingen. Der NanoCod ist ein kleiner Microrover, der für die Erkundung von planetaren Oberflächen entwickelt worden ist. Es ist ein kleines Konzept mit zwei Kettenkästen und einer beweglichen Nutzlastbox in der Mitte. Das Konzept ist mit Hilfe von zwei Tetherkabeln mit dem Lander verbunden und bleibt es während der ganzen Mission. Darüber kriegt er seine Energieversorgung und macht die Kommunikation zum Lander und die dann wiederum zum Orbiter oder zur Erde, je nachdem, was für eine Mission man sich vorstellt. Ein Raupenrover in Schuhkartongröße an der Leine also. NanoCod ist kompatibel mit dem Lander Mona Lisa, den er als Bodenstation nutzen könnte. Er könnte aber genauso mit Leo, der Sonde in der Umlaufbahn, zusammenarbeiten, da diese den Mond umkreist und die Daten des Rovers weiterleiten könnte zur Erde. In der Nutzersbox befinden sich drei Instrumente, die dann eben In-Situ-Untersuchungen an Stein oder der Oberfläche des Planeten machen. Und somit hat man ein mobiles Gerät, was in der Umgebung des Landes Untersuchungen machen kann, ohne jetzt auf den Landepunkt selber beschränkt zu sein. Fast wäre ein Exemplar des NanoCod schon einmal zum Einsatz gekommen. Und zwar als Untermieter bei der Sonde Venus Express, die derzeit unseren Nachbarplaneten umkreist. Die Europäische Weltraumagentur ESA hatte jedoch letztlich auf die Mitnahme eines Rovers verzichtet, weil er auf der heißen Venusoberfläche womöglich geschmolzen wäre. Nun ist sein Einsatz für Europas Flug zum sonnennächsten Planeten Merkur 2009 im Gespräch. Oder er fliegt auf den derzeit so begehrten Mond. Dass allein aus der Bundesrepublik so viele Ideen kommen für einen Orbiter, einen Lander und einen Rover, zeigt, wie ausgeprägt der aktuelle Run auf den Mond ist. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt schmiedet man sogar noch weitere Pläne für eine automatische Mission, die Mondgestein zur Erde fliegt. Ognjan Bosic vom DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik in Braunschweig erläutert diese Mondmission, die aus zwei Bauteilen besteht. Die erste Komponente ist ein Orbiter-Satellit. Dieser Satellit will haben mehrere Funktionen. Eine Funktion ist rein wissenschaftlich. Es geht um Fernerkundung aus Mondumlaufbahn. Aber wir brauchen auch eine Relaisstation, die Signale von Ländern auch zur Erde bringen. Hier ähnelt das DLR-Konzept dem von LEO, dem Lunar Exploration Orbiter, der den Mond ebenfalls umkreisen würde. Doch die Ideen des DLR reichen wesentlich weiter. Der zweite Bauteil dieser Sonde soll auf dem Mond landen, mit Hilfe eines Roboterarms Proben entnehmen, wieder starten und das Mondgestein zur Erde fliegen. Bislang hat noch nie eine Raumsonde von irgendeinem Himmelskörper unseres Sonnensystems automatisch Proben entnommen und sie zur Erde geflogen. Wegen technischer Schwierigkeiten hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ihre Pläne vorerst auf Eis gelegt, Bodenproben des Mars zur Erde zu fliegen. Die bloße Tatsache, dass der Mond der Erde näher ist als der rote Planet, macht den erfolgreichen Ablauf einer robotischen Entnahme von Mondproben nicht einfacher. Moonraker? Was wissen Sie über den Moonraker? Das, was ich in den Zeitungen gelesen habe, Sir. Deutschland ist nicht das einzige Mitgliedsland der Europäischen Weltraumagentur ESA, das derzeit mit verführerischen Vorschlägen für Mondmissionen glänzt. Angelehnt an James Bond will Großbritannien zum Beispiel einer real existierenden Raumsonde den Namen Moonraker geben. Eine weitere soll Moonlight heißen. Die Pläne dazu stammen vom Raumfahrtunternehmen Surrey Satellite Technology und wurden vom britischen Forschungsbeirat für Astronomie und Teilchenphysik in Auftrag gegeben. Im Auftrag ihrer Majestät sozusagen. James Bond lässt grüßen. Entsprechend scharf soll die erste der beiden britischen Mondsonden schießen. The idea behind this is to set up a distributed network using surface penetrators. Wir wollen ein Netzwerk von Penetratoren aufbauen. Vier solche Harpunen sollen an verschiedenen Stellen auf der Vorder- und Rückseite des Mondes wie massive Pfeile in seine Oberfläche eindringen. Mit ihnen können wir seismologische Messungen anstellen und Wärmewanderungen im Mondboden nachvollziehen. Dies wiederum würde uns Hinweise auf den inneren Aufbau des Mondes geben und auf seinen Kern, über den wir derzeit nicht viel wissen. Yang Gao von der University of Surrey. Gemäß ihrem Namen soll die Sonde Moonlight Licht ins Dunkel der Mondrückseite und tiefer liegende Schichten des Mondbodens bringen. Light wie Licht, aber auch wie leicht. Die Sonde soll nur rund 80 Millionen Euro kosten. Zündet Moonlight, könnte bald der Moonraker folgen. Der Moonraker soll die Oberfläche vor Ort untersuchen. Wir wissen derzeit zwar, dass der Mond insgesamt sehr alt ist, aber jüngste Erkenntnisse zeigen uns, dass er auch über Strukturen verfügt, die mit 1,3 Milliarden Jahren relativ jung sind. Diese wollen wir genauer datieren, weil uns das helfen würde, den Ablauf der Kraterbildung nachzuzeichnen. Ob wirklich bald zwei Sonden mit wehendem Union-Check um den Mond herumkreisen werden, hängt diesmal nicht von Europas Weltraumagentur ab. Bei der ESA steht man Vorschlägen zu Landemissionen Made in Britain skeptisch gegenüber, seit die britische Raumfahrtagentur BNSC Ende 2003 den Marslander Beagle 2 in den Sand gesetzt und bis heute nicht wiedergefunden hat. Die BNSC sähe es zwar gerne, wenn die Projekte im Rahmen einer europäischen Weltraumpolitik realisiert werden würden, will sie aber auch eigenständig umsetzen. Während sich die Europäer mit unbemannten Missionen beschäftigen, haben die Amerikaner ein ehrgeizigeres Ziel. Astronauten sollen Ende des kommenden Jahrzehnts nicht nur zum Mond zurückkehren, sondern dort sogar mit dem Bau einer permanent bewohnten Mondbasis beginnen. Spätestens dann kommen die bis dahin getesteten automatischen Lebenserhaltungssysteme zum Zuge. Wenn es also darum gehen wird, vor Ort Pflanzen zu züchten oder Sauerstoff zu recyceln. Hilfreich wäre, wenn zumindest das kostbare Gut Wasser nicht eigens vom Heimatplaneten auf den Mond importiert werden müsste. Noch einmal Rolf Janowski vom Raumfahrtkonzern OHB. Die erste Frage, die wir überhaupt klären müssen, ist, gibt es dort tatsächlich Wasser? Es gibt ja Indikationen von Radarsystemen auf der Erde, es gibt Informationen aus Orbitern, die sind widersprüchlich. Und letztlich können wir die Frage, ob es dort Wasser gibt, wirklich nur dadurch beantworten, indem wir in diese Krater hineingehen. Das heißt, der erste Schritt wird sein, bevor wir an einen Abbau überhaupt denken, nachzuschauen, ob Wasser da ist, in welcher Form es vorhanden ist, in welchen Mengen es vorhanden ist, in welchen Tiefen es vorhanden ist. Zuletzt hatten die amerikanischen Sonden Clementine und Luna Prospector in den 90er Jahren Anzeichen von Wassereis an den Innenwänden von Kratern an den Polen des Mondes gefunden. Endgültige Beweise stehen jedoch bis heute aus. Im nächsten Jahr will die NASA den Lunar Reconnaissance Orbiter auf die Reise schicken, der ebenfalls von einer Umlaufbahn aus erneut nach Wasser auf dem Mond suchen wird. Wenn wir das alles wissen, dann können wir daran denken, an diese wirklich sehr schwierige Aufgabe heranzugehen, dieses Wasser aus diesen Kratern herauszuholen. Und das wird eine extrem anspruchsvolle Aufgabe werden, weil die Krater für diese Art von Abbau eine sehr unfreundliche, schwierige Umgebung darstellen. Es ist extrem kalt, sie können überhaupt nichts sehen, sie haben sehr steile Kraterhänge, sie müssen das völlig autonom machen, sie haben keine Funkverbindung zur Erde, also es wird eine extrem robotisch anspruchsvolle Aufgabe. In Kratern vorhandenes Wassereis abzubauen, wäre billiger, als es von der Erde zum Mond zu fliegen, obwohl auch der Abbau sehr schwierig ist. René Fleron von der Technischen Universität von Dänemark nahe Kopenhagen erläutert eine Destilliervorrichtung für lunares Wassereis. The main idea is basically to use the energy in the sunlight to evaporate the water ice in the craters. Im Prinzip wollen wir das Wassereis mit Hilfe des Sonnenlichts aus den Kratern verdampfen. Wir könnten es so aus dem Regolith heraus destillieren, bräuchten das Mondgestein selbst also nicht zu bewegen. Ein Spiegel am Kraterrand würde die Strahlen der Sonne bündeln und auf das Eis lenken. Es würde schmelzen und dabei direkt vom festen in einen gasförmigen Zustand übergehen. Wenn dieser Wasserdampf aufsteigt, trifft er auf eine Auffangvorrichtung, auf der er wieder gefriert. Diesen Absorbierbehälter würde ein Roboter aus dem Krater bergen. Astronauten können ihn dann in ihrer Mondbasis erhitzen und so flüssiges Wasser erhalten. Wasser ist nicht der einzige mögliche Bodenschatz unseres Nachbarn im All. Die Mondkruste besteht überwiegend aus Aluminium, Calcium, Eisen und Titan. Doch auch ein auf der Erde seltenes Element dürfte dort vorkommen, so der deutsche Astronaut Ulrich Walter. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, wie weit Helium-3 auf der Mondoberfläche ist. Helium-3 ist ein Isotop, was man sehr gut für Fusionsreaktoren auf der Erde gebrauchen könnte. Helium-3 ist in gebundener Form im Mondregolith vorhanden, im Mondgestein also, und müsste aus diesem extrahiert werden, genauso wie das Wassereis. Bei einer Kernfusion könnte es mit dem Wasserstoffisotop Deuterium verschmelzen. Ein Prozess, der nach dem gleichen Prinzip abläuft wie das Sonnenfeuer. Bislang gibt es solche Kernfusionsreaktoren jedoch noch nicht. Noch einmal Walter Döllinger vom DLR. Da bin ich zu nüchtern. Dieses Thema mit Helium-3, also ein Rohstoff für Kernfusion, damit Energie zu erzeugen, oder auch abbaubare Rohstoffe, das weiß keiner. Da mag es vielleicht Schätze geben, nur man muss einfach sehen, dieses zu bergen und auf die Erde zu führen, wie auch immer, das ist eine exorbitante Aufgabe. Also ich würde sagen, in der ersten Näherung, es sind wissenschaftliche Ziele der Erforschung des Mondes, aber bitte jetzt nicht zu versuchen, zu begründen mit dem Steuerzahler, wir können da vielleicht Rohstoffe abbauen, die wir von der Erde nutzen können, das macht keinen Sinn. Just like the moon, mit dem Mond wird auf Dauer kein Geld zu machen sein. Zumindest nicht mit den europäischen und amerikanischen Plänen. Das notorisch finanzschwache Russland denkt deshalb daran, zahlende Weltraumtouristen künftig nicht nur zur internationalen Raumstation zu schicken, sondern auf Mondumkreisungen. In wenigen Jahren sollen die Sojus-Raumschiffe entsprechend umgerüstet sein. Auch Pläne für ein Hotel auf dem Mond gibt es bereits. Vielleicht werden also weder amerikanische Astronauten noch ein internationales Raumfahrerteam als Nächste auf dem Erdtrabanten landen. Stattdessen mögen es Multimillionäre auf Privaturlaub sein, die NASA und ESA die Show stehlen und uns vom Mond aus lächelnd zuwinken. Lächelnde Luna. Der zweite Wettlauf zum Mond von Guido Meyer. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Grit Kinzlen.